Lektion 35. Winter's winter is, over over is, die with Stewie Tiss. Winter's winter is, over over is, die with Stewie Tiss. Winter's heart, pauper. Die Wiz. Merk dir E und Mona sogleich. Haha, so schnell geht das, jetzt kannst du sie schon. Die Adjektive der konsonantischen Deklination.